Schönen guten Abend hier im Schaufenster Mitte heute Abend. Jeden Donnerstag gibt es hier die Schmollmund-Session vom Stuttgarter Schmollmund-Kollektiv. Und heute Abend mit der Band Musik d'Ameublement. Elektronische Musik, Ambient-Musik, Minimal mit Günter Rolle am Synthesizer. Kleiner Applaus bitte. Das erste Stück heute heißt das dritte Ohr. Danke.